und herzlich willkommen zum Uncast Folge 216. Und der Titel heute noch ganz dicht. Ja. Thema wasserdicht sollte Standard werden bei Mobiltelefonen. Das wird eigentlich das Hauptthema sein. Ich werde, oder das einzige Thema an sich, ja, ihr werdet es heute merken, ja, die Themen in den News sind heute ziemlich rar gesät, warum das so ist. Aber mit der Community, da war ganz ehrlich, da merkt man halt, dass Urlaubszeit ist, ich sag gleich noch was dazu, ja. Und natürlich die App der Woche haben wir auch wieder. Gut, wasserdicht sollte Standard werden. Diesen schönen Artikel habe ich gefunden, oder diese schöne Aussage bei androidcentral.com. Und da wurde mir sofort bewusst, ja, natürlich, so sollte es sein. Ich meine, es ist doch so, man redet meistens bei solchen Sachen, die wasserdicht sind, etc., von Outdoor. Nun, was ist denn ein Handy? Ist es etwa kein Outdoor-Gerät? Ja. Früher gab es halt viele große Probleme, diese ganzen das ganze Handy eben wasserdicht zu machen. Kommt ja auch darauf an, wie wasserdicht es ist. Da gibt's ja, kommt gleich noch dazu, da ist ja noch einiges, was da, wo da ja so ein bisschen Spielraum ist, was das bedeutet, wasserdicht. Ja. Aber die Sache ist, man hat's ja draußen. Es kommt hin und wieder eben mal mit Regen in Berührung. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass man so ein Gerät eben nicht als wasserdicht klassifiziert ist, dann könnten schon ein paar Regentropfen auf die falsche Stelle reichen und das Gerät könnte den Geist aufgeben. Da kriegt man auch richtig Probleme, denn solche Geräte werden in der Regel eben nicht auf Garantie repariert, sondern man kann das Ding in die Tonne kloppen und sich Neues holen. Ja, so sieht es aus. Nun gibt es aber ein paar Hersteller, die gehen da mit gutem Beispiel voran. Zum Beispiel eben Sony, ja, mit der Xperia Z-Reihe, ja, sogar das große Z Ultra ist tatsächlich wasserfest, wasserdicht. Und auch Samsung mit seinen Flaggschiff-Modellen, Galaxy-Geräten, sind da, also bei den neueren, sind da eben jetzt wasserdicht. Das ist eine schöne Sache. Und man sieht es den Geräten auch nicht an. Und das ist eben auch der Schlüssel dazu. Wenn eine Firma ein Gerät anbietet, speziell ja wasserdicht, ja Outdoor, stoßsicher vielleicht auch noch, ja, dann wird das Teil, man nennt es rugged, ja, so ummantelt von eben dicken Materialien, abdämpfenden Materialien, dann sieht das Teil eben meistens aus wie ein Baustellenhandy, ja, oder eben ja wie so ein Outdoor-Teil, so ein Adventurer benutzt, also nichts für den Massenmarkt. Definitiv nicht. Ja. Meistens klobig und die technischen Daten sind auch nicht so gut. Weil man offenbar irgendwie, ich weiß auch nicht, warum man das macht. Ja. Dass es nicht so sein muss, zeigen eben die neuen Modelle von Samsung und Sony. Das sind ganz elegante Geräte, die eben aber auch wasserdicht sind. Und zwar so wasserdicht, dass die beispielsweise 1 bis 1,5 Meter unter Wasser gehalten werden können und auch unter Wasser beispielsweise, wenn das mit dem Display hinkriegt, Fotos machen können. Also ein ganz schönes Goodie, sage ich mal, was man dazu kriegt. Und deswegen ist es eigentlich ganz gut. Vor allem muss man eben nicht mehr Angst haben, ja, wenn man unterwegs ist, was weiß ich, mit Geocachen oder sonst irgendwas, ja, oder wandern, dass es dann eben beim Regen nass wird. Nutzen kann man es dann eh nicht, ja, wenn es nicht wasserfest ist, was wasserdicht ist. Bei starkem Regen beispielsweise wäre unweigerlich das Handy dann kaputt. Es genügt auch bei vielen Geräten allein schon die Feuchtigkeit, ja, um Probleme zu verursachen. Und es gibt auch Indikatoren in den meisten Handys, die nicht wasserdicht sind, wo die Firma eindeutig sehen kann, ob das Gerät mit Wasser in Berührung gekommen ist oder nicht. Und dann, wenn das so ist, wird eben die Garantie dann abgelehnt. Warum machen das die Firmen nicht so? Ich weiß nicht, natürlich ist es klar, es ist natürlich ein bisschen aufwendiger, das kostet ein bisschen mehr Geld, so dass eben viele Firmen das scheuen und lieber hier von der Produktion einige Euro tiefer bleiben wollen, ja. Samsung und Sony gehen da eben mit ihren Top-Geräten zum Glück einen anderen Weg. Und daher ist es, sind solche Geräte natürlich für Leute, die aktiv sind, die im Freien sind, auf jeden Fall zu empfehlen. Wer natürlich sein Handy immer schön brav in der Handtasche hat, ja, und das Ganze hegt und pflegt und niemals mit Wasser irgendwie die Chance besteht, ja, weil man bei Regen ja eh nie draußen ist, ne, dass es in Berührung kommt, dann ist es vielleicht uninteressant, ja. Aber ansonsten ist es halt auch mal schnell passiert mit dem Wasser. Naja. Ich muss auch sagen, die Vorstellung mich bei mir natürlich als Geocacher vor allem, dass man eben ein Gerät hat, das man einfach so ohne Angst zu haben im strömenden Regen benutzen kann, dass es äußerst gut ist, diese Vorstellung, äußerst schön ist, dass man da vielleicht den einen oder anderen Schnappschuss unter Wasser vielleicht noch machen kann, das ist natürlich total toll. Also das meine ich jetzt nicht mit Tauchen, sondern man kann das Teil zum Beispiel in den See halten, ja, am Rand vom See, zack, reinhalten, dann ein schönes Foto machen. Ihr glaubt gar nicht, was da herauskommt dabei. Da könnt ihr mal schauen, könnt ihr mal die Suchmaschine eures Vertrauens, zum Beispiel Startpage.com, ja, könnt ihr da mal nutzen und da vielleicht mal so Underwater-Foto, Sony Xperia oder sowas eingeben, ja, und da könnt ihr dann auch ein paar schöne Bilder bewundern. Unglaublich, ja, was da möglich ist. Hier hat das jemand gemacht und das ist also wirklich faszinierend. Die Bildqualität ist besser, als man denken kann. Ja. Gut, aber das ist jetzt nicht unbedingt das, was im Vordergrund stehen sollte. Technisch gesehen ist es machbar heutzutage für alle Arten von Handys, egal ob elegant oder ob eben für einen harten Außeneinsatz. Und deswegen ist es auch kein Argument mehr von den Firmen zu sagen, ja, wir wollen ja für ein Massenmarkt ein Gerät haben, nicht für Abenteurer. Ja. Denn auch ein Massenmarktgerät, ihr glaubt gar nicht, wie viele Wasserschäden an Handys auftreten. Das ist unfassbar. Da passiert immer mal was. Kann immer mal was passieren. So sieht das aus. Und die Firmen sollten sich da mal zusammenreißen, zumindest die großen Firmen, ja. HTC fehlt noch so ein bisschen, ja, so eine richtige Aussage, wobei ich glaube, da ist auch schon was im Gange, ja. Und LG wäre da auch noch zu nennen, ja. Und vielleicht auch die chinesischen größeren Firmen, Xiaomi und so, die wären auch vielleicht eine ganz... wäre auch vielleicht eine ganz interessante Sache, wenn diese Geräte etwas oder wasserfest sind. Vorsicht übrigens, ja, wasserfest ist nicht wasserdicht. Wasserfest heißt, es darf ein paar Regentropfen drauf gehen, ohne dass es kaputt geht. Und ihr glaubt's oder nicht, wenn es nicht heißt wasserfest, ja, dann heißt das, selbst die paar Regentropfen euer Handy kaputt machen können und ihr habt keine Garantie drauf. Ja. Wasserdicht heißt dann, dass tatsächlich das Handy so dicht verbaut ist, dass direkter Kontakt mit Wasser, ja, also das normal überstehen lässt. Es gibt da noch verschiedene Qualifizierungen. Ich glaube, IPX heißt dieser Standard und da gibt es 55 und 57 und das heißt oder sagt aus, wie tief das Handy unter Wasser gehalten werden kann, denn der Wasserdruck ist dafür verantwortlich natürlich, dass das Gehäuse, dass das Wasser in das Gehäuse eindringt und da ist es momentan so, also beim Xperia und Xperia bei dem Xperia Set beziehungsweise bei den Samsung-Geräten ist es, glaube ich, oder bei den Samsung-Geräten, sorry, ist es, glaube ich, 1 Meter und bei den Sony, wenn ich es richtig weiß, 1,50 Meter bei den neueren. Das heißt aber nicht, dass ihr das Teil dann voll aufs Wasser klatschen dürft, dann verstärkt sich natürlich der Druck. Das heißt, schon langsam, ja, eintauchen und den Meter würde ich auch nicht ganz ausnutzen, weil das ist schon ein gewisser Druck, was da drauf lastet, ja, und das ist das Maximum. Aber ansonsten ist das schon eine schöne Sache. Ja, aufpassen übrigens müsst ihr, wenn ihr so ein, gerade das Sony Xperia Z habt oder Z Ultra, das wird teilweise recht warm. Wenn ihr das dann in kalten Bach hält oder Wasser hält, ja, dann wird das platzen. Ja, das hinten die Front, die Glasfront beziehungsweise vorne die Glasfront, das wird platzen, weil einfach die Temperaturunterschiede dann zu groß sind. Ein heißes Gerät darf man nicht ins eiskalte Wasser halten. Ja, schon geht's kaputt. Also auch da aufpassen und das Gerät vielleicht erstmal abkühlen, bevor es in die kalten Fluten taucht, ja. Hört sich komisch an, aber ja, das sollte man vielleicht tun. Gut, also ich hoffe, dass noch viele Firmen Sony und Samsung da nacheifern und die Geräte wasserdicht machen. Es kommt der Firma auch zugute, denn die Kundenzufriedenheit wird deutlich steigen, wenn eben das Gerät nicht schon beim ersten Kontakt mit dem Wasser kaputt geht. Und ich denke, es ist für alle eine gute Sache. Gut, ich komme jetzt mal zu den News. Die erste Newsmeldung hat eigentlich nur am Rande was ganz entfernt mit Android zu tun, aber nichtsdestotrotz hat mich das sehr verwundert die letzte Woche. Und zwar, ich hatte schon mal gemeldet, ich glaube, es war in der Rewe, dass Google den Videoservice Twitch kauft und habe mich gefragt, Mensch, was haben die vor, was machen die damit? Ja. Jetzt stellt sich allerdings heraus, das war ein bisschen voreilig, ja, obwohl, das haben wirklich alle Experten gesagt, ich glaube, es war als Wall Street Journal, die haben klipp und klar gesagt, Google kauft Twitch. Ja, das wäre nur noch eine reine Formalsache. Offenbar kam Google da, hat nicht so große Entschlossenheit gezeigt. Ja. Und hat da wohl das Ganze, ja, an die lange Leine gelegt. Und jetzt ist Amazon gekommen und hat Twitch einfach gekauft. Und das ist jetzt offiziell. Also Amazon hat Twitch gekauft. Twitch ist eine Videoplattform speziell für Videoplay-Games. Für Videogameplay, so. Ja, das heißt also Videos, wo eben ein Spielablauf zeigt oder was mit Spielen zu tun hat, ja, und Tipps und Tricks und total lustige Sachen und auch ernste Sachen. Also rund um Videospiele, Videos rund um Videospiele, die Plattform heißt da auf jeden Fall Twitch. Und was jetzt Amazon damit macht, das ist genauso ja, rätselhaft wie damals, als es Geissand Google kauft. Ja. Weil was will Amazon machen? Gut, ich meine, Amazon hat Fire TV. Ja, vielleicht wollen die da einen neuen Anreiz haben, weil ihr glaubt nicht, was Twitch für Nutzerzahlen hier vorweisen kann bei Gameplay-Videos. Unfassbar. Für Außenstehende, ja, ist es geradezu lachhaft, hier zu schauen oder darüber nachzudenken. Das könnte man einfach so nicht, das konnte man einfach so nicht sehen. Ja, Twitch TV nennt sich ja die Seite direkt. Und ja, ich guck da gerade mal. Also die meistgeschauten Videos, die haben da also weit in der Millionenzahl die Viewers, ja. Und da kann man also sich, das kann man sich so, wie gesagt, aus Außenstehender da gar nicht so vorstellen. Aber eben oftmals macht das Zuschauen beim Spiel mehr Spaß als das Spielen selbst. Ich habe schon mal gesagt, als es um das dieses Ziegenspiel da geht. Wie heißt es nochmal? Weiß gar nicht, weiß nicht mehr. Doch, The Goat Simulator, genau. Und da habe ich auch Videospiel, hatte ich auch diese Gameplay-Videos gesehen, habe so gelacht. Ich habe also wirklich ungelogen, also auf dem Boden fast liegen, aufs Verlachen. Ich konnte mich nicht mehr beruhigen. Da habe ich schon ein Spiel gekauft und das ist sowas von langweilig gewesen, ja. Und da gucke ich mir es dann lieber als Video an. Es ist nun mal so. Anscheinend geht es nicht nur mir so, denn diese Viewerzahlen sind unglaublich. Ja, ich kann hier leider nicht schauen nach Beliebtheit von den Videos. Schade, schade eigentlich. Aber ja, ich habe verschiedene Sendungen, zum Beispiel bei This Week in Google auf twit.tv da mal gelesen oder gehört, was die da sich angeguckt haben. Und ja, also weit in den zweistelligen Millionenzahlen, dreistellige Millionenzahlen sogar, einen der erfolgreichsten Video-Play-Games. Das ist also total abgedreht irgendwie. Und da können offenbar die Leute doch sehr gut hier, sag ich mal, sehen, was da bei den Spielen abgeht. Und das wird dann eben auch stark genutzt. Ja. Also hier haben oftmals Videos ganz hohe Viewer-Zahlen. Ich finde es ja ganz toll. Ich gucke mir, wie gesagt, auch gerne diese Gameplay-Videos an. Und ja. Aber die Frage ist natürlich, was macht Amazon damit? Weil Amazon ist ja eigentlich ja keine Videoplattform in dem Sinne, aber sie haben natürlich ihre Vi doch ist eine Videoplattform. Und wie eigentlich? Amazon Prime. Ne? Wer weiß, vielleicht kommt ja mal über Amazon Prime dann hier dieses Twitch-TV-Videos mit eingeliefert. Ja, wer weiß. Auf jeden Fall, denke ich, ist es auch was fürs Fire TV in den USA, um vielleicht das ein bisschen zu pushen, wobei das gar nicht so nötig wäre, offenbar. Und ja, aber so ein wirklich fabelhaftes Konzept, ich weiß nicht. Seitdem Amazon will in den Videospiele-Test Bereich einsteigen, ja, und macht dann eben entsprechend Videos von Twitch so als Test. Ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen. Vielleicht eine Verbindung mit dem Amazon Store, das wäre möglich. Zum Beispiel man sucht ein Spiel, ja, GTA 5 beispielsweise, und kriegt dann eben Videos aus Twitch angezeigt in den Ergebnissen auf dem Amazon Store. Ja, das wäre zum Beispiel eine Idee. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen, was damit gemacht wird mit diesem ganzen, mit dieser ganzen Plattform. Ungewöhnlich ist es auf jeden Fall. Alle Experten sind da etwas verdutzt. Aber wer weiß, wer weiß. Ich glaube, es hat mal wieder die Milliardengrenze gesprengt, der Deal, wenn ich das richtig weiß. Genau, 1 Milliarde Dollar soll oder zahlt Amazon eben für Twitch. Ja, und wow, also die Jungs, die haben auch wieder was Gutes für ihren Geldbeutel getan, ja. Wer hätte das gedacht, dass man mal mit Games, ja, oder mit Filmen, mit Videos über Games so viel Geld verdienen kann. Unglaublich. Ich habe eben schon mal gesagt, dass mit dem Amazon Fire, dass das vielleicht was zu tun hat, also das Fire TV, ja. Aber was ganz anderes ist noch da hier aufgetaucht letzte Woche in den Medien, und zwar, dass Amazon Fire TV den Chromecast zerstört. Ja, tatsächlich läuft den Rang ab. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, ja. Weil Google hat ja mit dem Chromecast einen richtigen Renner rausgebracht, ja. Für 35 Dollar kauft man so einen kleinen Stick, dann steckt man einen Fernseher und kann dann eben mit den verschiedensten Android-Geräten und Chrome-Geräten, ja, eben mit da kommunizieren und Inhalte auf das TV bringen. Und das war eigentlich ein recht interessantes Konzept. Aber dann kam Amazon mit dem Fire TV, und eigentlich haben da alle gesagt, naja, erstmal abwarten, ja, es gibt schon viele Lösungen. Aber offenbar hat Amazon doch genug Marktmacht oder Ansehen bei den Konsumenten, dass eben da dem Ganzen zugetraut wird, hier was zu reißen. Denn die Developer, die unterstützen Fire TV momentan wie verrückt. Ja. Also da hat man wirklich was losgetreten, das hätte man so gar nicht gedacht. Ja. Im Moment, ja, sind über 500 Apps verfügbar für das Fire TV. Und wenn man bedenkt, wie kurz das erst auf dem Markt ist, ist das schon ziemlich interessant. Und natürlich muss man das sehen, für dieses Fire TV müssen natürlich die Apps direkt angepasst werden. Ist ja kein Touchscreen und so weiter vorhanden, ja. Und deswegen ist die Zahl ziemlich bemerkenswert, ja. Mit dem Chromecast ist es eben so eine Sache, dem fehlt eben offenbar dieses Spiele, dieser Spielebaustein, wo die Kunden beim Amazon Fire TV eben auch lockt, ja. Und wieder sind wir dabei, wie viel Marktmacht momentan Spiele haben. Das ist unglaublich. Ja. Die Leute wollen spielen, das ist das Wichtigste. Man denkt nur an die Anfangszeiten von Android, ja, als das größte Argument gegen Android war, ja, aber es gibt ja nicht so viele Spiele wie für das iPhone. Da ging es nicht um irgendwie vernünftige Apps oder so, sondern es ging darum um die Spiele. Ja. Wer die Spiele hat, hat die Kunden, hat den Markt. Ja. Und Fire TV hat eben von Anfang an auch gezeigt, dass es eben nicht nur etwas ist, für Video zu streamen, ja, weil das ist für viele dann langweilig, ja, sondern dass man damit auch eine kleine Spielekonsole hat. Ja. Im Prinzip ist es ja fast wie eine Ouya. Ja. Nur, dass Ouya eben wieder anders da vermarktet wurde, wo die Leute dann gesagt haben, ja gut, aber eine Konsole mit Android kann ja von den Spielen her nicht diese Qualität bringen. Das heißt, man hat hier die falsche Seite gewählt, aber beim Fire TV hat man es genau richtig gemacht. Wir haben gesagt, das ist eine Streaming-Box, mit dem auch Videospiele möglich sind, in guter Qualität, ja, und es wurde so vermarktet, und es wurde so gezeigt, und das scheint offenbar die Leute anzusprechen, ja, dass man das eben beides damit machen kann. Und wie gesagt, Amazon hat halt eine große Marktmacht, noch mehr in den USA als hier in Europa. Und auch da sieht man dann wieder, wenn Amazon sagt, hier, unsere Filme sind darauf zu streamen, dann ist es gut. Ich sag immer wieder, das Amazon Prime Instant Video, ja, eins der meistgenutzten Dienste momentan bei mir. Ich finde das wirklich faszinierend und ich mache das ja über die PlayStation 3. Ja, jetzt stell dir schon mal vor, jemand hat keine PlayStation 3 oder möchte gern im anderen Zimmer vielleicht einen Zweitfernseher auch hier die Möglichkeit haben, Amazon TV zu schauen, ja, und für den ist dann natürlich ein kleines günstiges Gerät wie das Fire TV dann optimal und das ist komplett in den Amazon Universe integriert und dann funktioniert das eben auch nahtlos und ohne Probleme. Klick, klick, klick und anschauen, ne, und ein anderer Klick und man kann noch eine Runde spielen damit, ja. Faszinierend. Also, ihr seht, es gibt schon Argumente für das Amazon Fire TV. Bei uns natürlich nicht, weil es Fire TV nicht bei uns funktioniert. Aber dass es dem Chromecast so den Rang abläuft, das ist doch sehr verwunderlich. Ich bleibe auf jeden Fall bei dem Thema dran, ja, und wird da mal schauen, ob sich das auch vielleicht mal wieder umkehrt, weil es kann ja durchaus sein, dass es vielleicht erst am Anfang, das Fire TV, als es rauskam, sich das ein bisschen umgeschwenkt hat und dann eben sich vielleicht nochmal ändert. Gut, ich mache mal weiter und zwar, es gibt mal wieder was Interessantes von Arcos zu berichten. Das gefällt mir sehr gut. und zwar sind das neue Geräte. Aber hier gibt's auch gleich wieder natürlich hier die Kritik, die ich auch schon von dem Helium 80 Tablet gesagt habe. Diesmal geht's um das Platinum 5.0 Gerät. Das wurde jetzt angekündigt, 5.0b Platinum. Und das hört sich erstmal sehr, sehr gut an. Sieht gut aus, 5 Zoll. Also für Leute, die jetzt nicht übertreiben wollen mit der Bildschirmgröße, ja, ist das schon okay. Ist auch formfaktormäßig schön gehalten. Es gibt eine Schutzhülle inklusive, damit einem die farbigen Rückschalen, die es dafür gibt, nicht so leicht zerkratzen. Ja, genau. Und das ist auch etwas, was hier direkt vermarktet wird, das farbenfrohe Design beziehungsweise das Farbcover. Das Gerät selbst ist eben schwarz, aber man kann eben mit dem Cover hinten das von einem schnöden Business-Look, ja, zu einem richtigen Fashion-Item machen, ja. in dem da eben verschiedene Farben passend zur Handtasche, ja, oder zur Jeans da genutzt werden können. Also erstmal gut, ist ein Quad-Core-Gerät, auch das ist ja erstmal toll, wird mit KitKat ausgeliefert und auch hier hat Arcus wieder beworben, unverändertes KitKat, ja, als Pluspunkt, das kann ich auch nur unterstreichen, das ist super gut. Übrigens sind zwei Rückseiten bereits drin, also die schwarze und zusätzlich noch ein Glossy Blue und Glossy Pink Rückseite, das ist mit dabei. Also, alles wunderbar, ja, Quad-Core 1,3 GHz für die, sag ich mal, mittleren Leistungsklassen von den Handys eigentlich optimal. Mali 400 MP2 GPU eingebaut, so. Und jetzt kommt's. Ich weiß nicht, wie man in dieser Zeit noch ein Handy rausbringen kann mit sage und schreibe 512 MB Hauptspeicher. Da werden einige Apps gar nicht mehr funktionieren. Der interne Speicher ist auf 4 GB beschränkt. Wenn man da noch ein bisschen was abzieht, ja, dann kann man das gleich vergessen, da größere Apps drauf zu machen. Da muss gleich eine Micro-SD-Karte rein, da kann man zumindest mal die Apps nutzen, die sich auf die Micro-SD-Karte installieren lassen. Ja. Da hat man dann auf der SD-Karte hat man zumindest mal genug Platz, bis zu 64 GB Speicherkarten werden eben da unterstützt. 5 Zoll Display, die Auflösung 960x540, da könnte man noch mit leben, ja, IPS-Display. Ansonsten ist alles offiziell, Google Play Store natürlich vorhanden, ja. Und eine kleine Besonderheit, Dual Mini-SIM, auch das sehr interessant und auch nützlich für viele, ja. Ich denke mal, wenn hier mehr Hauptspeicher und mehr interner Speicher vorhanden wäre, dann wäre das Gerät sogar sehr gut für den mittleren Bereich. Aber so, ehrlich gesagt, kann ich nicht empfehlen. Und mir ist echt ein Rätsel, wie man das 2014 noch machen kann. Ich verstehe es nicht. Anders hingegen kann ich auf jeden Fall das anhand von den technischen Daten das neue Arcos 101 Oxygen Tablet einordnen, wie der Name schon vermuten lässt, ein 10,1 Zoll Tablet mit 1,5 GB Hauptspeicher, das ist zumindest mal ausreichend. Ja. Quad-Core-Prozessor, 16 GB interner Speicher ist okay. Ja. Und die Full HD 1080p Auflösung am Bildschirm ist auch in Ordnung. Ja. Mag zwar kann jetzt nicht unbedingt ansprechend sein für Pixel-Fetischisten, aber ich denke mal, so ist es okay. Mehr weiß man leider noch nicht hier drüber, aber das macht doch schon mal gleich ein besseres Bild. Ja, und vor allem soll es dann etwa 199 Euro kosten, was natürlich vom Preis her auch sehr gut wäre mit diesen Daten. Dann die meiner Meinung nach beste, schönste Besonderheit ist etwas, das gibt sogar schon zu kaufen, ja, irgendwie, entweder ist das irgendwie vorbeigegangen oder die wurde erst in den letzten Tagen hier in den Shop geholt. Werde ich mal vielleicht mal ein oder zwei davon kaufen. Musik und Licht, Music Light nennt sich das Ganze. Und das ist eine Birne, also eine normale LED-Lampe, ja, die ihr einschrauben könnt, die hat 5 Watt, ist aber dank LED-Technologie doch einigermaßen hell, 200 Lumen, das ist für eine gemütliche Beleuchtung, ja, ausreichend bei kleineren Räumen, ja, oder als Leselampe beispielsweise, etc. Ja, gut, die Lampe, das wird euch jetzt nicht unbedingt die LED-Lampe von Socken hauen, 5 Watt, okay, gut. Die Besonderheit daran ist, ein Bluetooth-Empfänger inklusive Lautsprecher ist da drin. Ebenfalls 5 Watt Power verbraucht das Teil. Bluetooth auf 2,4 GHz Frequenz, Class D Amplifier und Damit hat man also eine Lampe, die Musik wiedergibt. Tatsächlich. Ihr braucht auch keinen zusätzlichen Strom, da muss nichts geladen werden. Das wird alles von der Lampenfassung natürlich aus gemacht. Das heißt, eindrehen in die Fassung und ihr habt Licht und ihr habt Bluetooth-Anbindung an die meisten Geräte, die ihr so habt, um eben Bluetooth-Audio-Signal versenden kann. Ich finde das absolut eine gute Idee. Ich kann natürlich jetzt noch nichts zum Klang sagen. Es wird Bluetooth 2.0 verwendet, also leider nicht das 4.0, aber immerhin es ist von der Idee her einfach super und vor allem man kann das dann theoretisch in jedes Zimmer so eine Lampe einschrauben, hat dann überall in jedem Zimmer seine Musik. Man kann das also koppeln. Und wenn man sich dann von einem Zimmer ins andere bewegt, dann nimmt man also quasi die Musik sozusagen mit. Ja. Beziehungsweise wenn die Zimmer eben, ich glaube nicht, dass es hier eine Switch-Automatik gibt, aber man hat dann eben in den ganzen Zimmern die Musik, die eben hier die Lampe erreicht, das Signal. 10 Meter ist die Reichweite, das dürfte also für die meisten Zimmern kein Problem sein dann, ja. Und ich finde es also faszinierend. Wie gesagt, ich werde mir mal ein oder zwei davon holen und kann dann auch nochmal im genauen Test sagen, was ich denn von der Soundqualität her halte. Gut, dann mache ich mal weiter. Und zwar etwas, was euch bestimmt auch brennend interessieren wird. Das neue Nexus. Ja. Jetzt ist das neue Nexus eigentlich noch nicht mal offiziell, ja, aber man weiß offenbar schon, was für ein Prozessor in dem Nexus 9 drin ist. Ja, und zwar ist es ein Tegra K1, und zwar die 64-Bit-Version. Das war nämlich nicht ganz klar. Die 64-Bit-Version, es gibt nämlich von dem Tegra K1 auch eine 32-Bit-Version, ja, das dann als also mit mehr CPU-Kernen, ja, und also Quad-Core-Prozessor und diese 64-Bit-Version, das ist ein Dual-Core-Prozessor mit ein bisschen mehr Megahertz, soll ja da dann mindestens genauso schnell sein, ja, oder soll so genauso schnell sein, weiß nicht, wie die das hinkriegen. Und die Besonderheit eben, 8 GB RAM werden von diesem Prozessor unterstützt. Das ist nämlich das Problem. Also bisher ist 3,1 oder 3,2 GB das Maximum, was ein Prozessor überhaupt unterstützen kann mit 32-Bit. Und hier werden dann eben über diese Grenze hinweg RAM unterstützt. Fehlen jetzt nur noch die Geräte, die eben dann entsprechend viel RAM integriert haben. Und wer weiß, vielleicht spendiert ja Google da dem Nexus 9 dann auch mindestens 4 GB, dass man also schon mal was davon hat von den 64-Bit oder vielleicht sogar noch mehr. Ja, wäre das nicht schön, ein 6 GB oder 8 GB Handy? Ich meine, 8 GB wird man jetzt noch nicht brauchen. Ne? Aber wenn man 4 GB hätte, das wäre wirklich toll. Da bräuchte man sich darum keine Gedanken mehr zu machen. Es könnten zig Applikationen als Multitasking im Hintergrund weiter offen bleiben. Ja? Und das wäre alles eine ganz, ganz tolle Sache. Also gut, das Nexus 9 ist noch nicht offiziell, aber offenbar ist schon offiziell, was es für einen Prozessor haben wird. Gut, ja, natürlich hier ohne Gewehr, genau. OnePlus One, die wollen jetzt reagieren und schaffen das Invite-System ab und machen ein herkömmliches Pre-Order-System. Offenbar wurde da der Unmut über dieses unsägliche Invite-System, das total unfair ist, zu groß und jetzt hat eben OnePlus da reagiert und bietet das OnePlus One jetzt eben als ganz normal, wie es üblich ist, als Vorbestellung an. Wann ihr das ausgeliefert bekommt, keine Ahnung. Auch die Invites waren ja ziemlich rar. Ich vermute dahinter, dass es einfach nicht mehr gibt für den Preis, dass die Verluste nicht ganz so hoch sind, dass es einfach nur ein bisschen dauert, bis das Gerät immer günstiger wird und dann wird es irgendwann ganz normal geben. Dann ist es aber auch nichts mehr Besonderes zu dem Preis. Jetzt ist natürlich der Preis super genial für die Leistung, die das Gerät bietet. Allerdings lohnt sich trotzdem mal vielleicht zum Konkurrenten, ja, Oppo zu schauen, ist natürlich kein Konkurrent, sondern das ist offenbar die Firma, die dahinter steht, ja. Das Oppo hat einige Geräte im Angebot, die ähnlich gut sind, ja, und auch mit CyanogenMod Mod kommen. Und ja, mal sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Schön ist, dass das Invite-System weg ist, aber ich habe ehrlich gesagt kein großes Vertrauen, dass da in nächster Zeit größere Stückzahlen davon erhältlich sind. Jetzt könnt ihr es halt bestellen und müsst warten. Vorher konntet ihr es halt nicht bestellen. Musstet auf den Invite warten. Die FSFE, ja, die Free Software Foundation Europe, die hat jetzt eine große Aktion gestartet. Befreit euer Android-Gerät. Ja, free your Android. Das zielt darauf ab, dass man eben die Kontrolle über das Gerät zurückerlangen soll, als Nutzer, und eben entsprechend hier, ja, sagen wir mal, sich abkoppelt von der Google Sphere sozusagen. Dazu gibt es hier einige Möglichkeiten, die da aufgezeigt werden. Einmal mit den Apps, einmal als, wie zum Beispiel das Ersetzen des Play Stores mit dem F-Droid, oder zumindest mal das parallele Installieren, die Abschalten von den Google-Diensten, etc. etc. Aber auch, und das wird eben jetzt von der FSFE besonders gefördert, ein weitgehend freies Betriebssystem zu ja, entwickeln, das da dann nicht nur jetzt die Apps ersetzt auf dem Android-Handy, sondern auch das Android selbst ersetzt. Ja. Da gibt es schon einige vielversprechende Ansätze, wie zum Beispiel das Replicant OS. Ja, es gibt noch mehr. Sowas kann man sich vorstellen, sowas soll dann eben auch gemacht werden, dass man eben hier das draufflashen kann und hat dann eben ein freies System basierend auf Android. Ja, genau. Man kann natürlich dazu stehen, wie man will, das ist klar. Ich finde, auf jeden Fall ist es schon mal gut, wenn es Alternativen gibt. Ich hoffe auch, dass die Entwicklung von einem solchen offenen System vielleicht durch diese Aktion hier ein bisschen stärker in den Vordergrund kommt, weil, sind wir mal ehrlich, das, was bisher bei Replicant erschienen ist einfach zu wenig. Das sind ganz wenige Telefone, die da unterstützt werden, und da fehlt einfach so ein bisschen der Rückhalt, sage ich mal. Viele jammern, sie wollen ein offenes System haben, ein ganz offenes System haben auf ihrem Handy, aber bei der Unterstützung dann eben von Replicant mit den entsprechenden Problemen dann ganz klar, ja, da ist dann zum Beispiel kein Android Marketplace oder Play Store mehr drauf. Und ja, dann ist es halt nichts, wenn Angry Birds rauskommt, man hat keinen Play Store drauf, ne? Und dann ist es eben für den normalen Konsumenten gleich wieder schlechter. Ja. Dennoch kann man sich dann hier vielleicht ein weitaus sicheres System zusammenbauen oder Telefon zusammenwursteln, das dann eben mit offener Software komplett läuft und dann eben auch, ja, sagen wir mal, diese mögliche Überwachung von einer Firma dann entgegenwirkt. Ich persönlich finde allerdings viel wichtiger, dass eben die FSFE auch hier darauf abzielt, für die Leute, die Android gern behalten wollen als System, dass es da aber dann auch Alternativen aufgezeigt wird, wie man eben oder welche Apps man eben installieren kann als Alternative dazu, ja, oder wie man zum Beispiel einen Play Store statt einem Play Store eben F-Droid benutzen kann. Fällt mir immer besser, dieser Software Store. Fehlen eigentlich nur noch die Bilder als Ansicht. Ja. Und das finde ich dann eben auch ein System, was mehr Leute ansprechen wird. Ja. Also auf Google-Dienste zu verzichten ist eine Sache. Ja. Aber das ganze System so zu flashen, dass einem die Möglichkeit genommen wird, hier eben dann zum Beispiel, wenn man will, so ein Markt, so ein Mainstream-Game, ja, zumindest mal zu nutzen, das ist schon wieder eine andere Geschichte. Da, bei letzterem werden eben die wenigsten dazu bereit sein. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Leute vielleicht mehr oder sagen wir mal sicherere Apps nutzen würden, wenn es denn einfach geht, wenn es eine vernünftige Anleitung gibt und wenn das Ganze ein bisschen mehr auch in die Öffentlichkeit gerückt würde. Ja, Samsung bietet ja mit dem Smart Home oder will mit dem Smart Home ein vernetztes Zuhause anbieten, ja. Und mir fehlt so ein bisschen die Substanz da drin. Ja. Die Pläne sind offenbar sehr großtrabend. Jetzt wird auf der IFA soll wieder einiges gezeigt werden am 1. September. Ja. Also heute soll einiges gezeigt werden, nämlich wie Samsung sich die Vernetzung eben vorstellt. Aber das Problem ist, dass es bisher noch keine handfesten Lösungen gibt. Ja, diese, das, was uns bisher in Aussicht gestellt wird, das sind ein paar Lampensteuern, ja, Vernetzung mit TV vielleicht, ja, Musik hören über die Anlage, und so weiter, also nichts Berauschendes. Ich meine, man muss auch da ein groß angelegtes Konzept haben. Und das verwundert mich, dass gerade Samsung dieses Konzept nicht hat. Ja, der Kühlschrank könnte dem Android-Gerät melden, zum Beispiel die Temperatur, wenn oder wenn wenn es Probleme gibt. Ja, wer weiß, was da noch alles möglich wird. Ja, die Waschmaschine kann dem Android-Gerät eine Nachricht senden: Hallo, ich bin fertig, du kannst jetzt die Wäsche holen. Ja, weil viele zum Beispiel die Waschmaschine woanders da stehen haben, im Keller beispielsweise. Ja. Und die Mikrowelle könnte die Zeit anzeigen, wie lang sie noch läuft, ja, wenn man doch so ein Gericht reinmacht, ja, oder der Backofen. Samsung hat alle Geräte, Samsung könnte alles vernetzen, nur konkret gibt's noch nichts, ja. Und das Problem ist, das habe ich schon mal gesagt bei diesen Smart Home Geschichten, die Geräte müssen erstmal vorhanden sein, damit die Leute damit was anfangen können. Die werden kein Smart Home System kaufen, wenn sie keine Geräte haben dafür, mit denen die sie steuern können, ja. Und da muss dann auch sogar als Übergangszeit zum Beispiel Schnittstellen zwischen die Geräte gesetzt werden, zum Beispiel programmierbare Steckdosen, ja, um Geräte ein- ausschalten zu lassen oder die Spannung zu überprüfen und dann zu melden, ja, hier die Waschmaschine ist fertig. Das würde zum Beispiel auch gehen, ohne dass man das in dem Gerät einbaut. Da müsste nur eine intelligente Steckdose dazwischen, die eben prüft, wie viel Stromverbrauch es gibt. Ja, gerade, und wenn das dann unter einen entsprechender Wert fällt, der Stromverbrauch, dann wird eine Nachricht ans Handy, zum Beispiel per Wi-Fi gesendet, in das entsprechende System, dass eben hier kein Verbrauch mehr anliegt, beziehungsweise heißt dann, wenn das die Waschmaschine ist, dass hier eben dass die Waschmaschine eben fertig ist. Ja. Und das könnte man auch mit vielen anderen Geräten machen, Spülmaschinen, und so weiter und so weiter. Schaltbare Steckdosen für Geräte, schaltbare Lampen, ja, Sound, Video, das alles könnte vernetzt werden, ja. Und im Prinzip müssen da dann aber die technischen Voraussetzungen sind ja alle vorhanden, ja. Es könnte sogar ein kleines Start-up machen im Prinzip, zumindest mal das mit dem mit den begrenzten Steuern der Geräte, ja. Aber so eine Firma wie Samsung hätte alle Möglichkeiten, ja, das wirklich von Grund auf zu machen, ja, und eben die komplette Steuerung mit den Geräten zu ermöglichen. Ja. Aber das Frustrierendste dabei ist, die Technik ist ein alter Hut, die gibt's schon lange, das könnte man ohne Probleme machen. Warum macht's denn niemand? Ja? Warum alles so halbherzig? Und Samsung hat's jetzt auch wieder hier groß angekündigt. Und was haben sie in dem Artikel drin? Nix, gar nichts Konkretes, ja, nix. Und das ist einfach schade. Ja. Ich verstehe es nicht ganz so. Ja. Ich bleib trotzdem bei dem Thema, weil das ist für die Zukunft sicherlich ein ganz, ganz interessantes Thema und eine ganz, ganz interessante Geschichte, eben weil man da so viel theoretisch damit machen kann. Ja. Und man stellt sich vor, man kommt rein oder man kommt nach Hause. Die Tür geht auf, weil das Gerät wird erkannt. Ja. Dann geht man in die Wohnung, das Licht geht an, ja, weil jetzt eben erkannt wird von den Lampen beispielsweise. Oh, das Handy befindet sich jetzt in Reichweite, ja, ist so nah jetzt weg. Ja, man geht dann zum Beispiel in den Eingangsbereich, das Licht geht an, dann geht aus dem Ausgangsbereich in das andere Zimmer, in ein anderes Zimmer, ja, dann geht im Eingangsbereich das Licht wieder aus und dafür in einem anderen Zimmer an und so, das Licht geht also quasi dort an, wo man ist und geht aus, wenn man rausgeht. Ja, das können wir auch verzögern, dass es nicht immer an ausgeht, sondern wenn man länger als eine Minute oder 2 Minuten aus dem Zimmer ist, erst dann geht's aus. Das lässt sich ja alles machen, ne? Und dann ohne dass man weiteres tut, ja, alles geht quasi mit, ja, und dann schaltet man an, so, ich möchte jetzt ein Lied hören, wählt das Lied aus und dann fängt es an zu spielen in dem Zimmer, wo man gerade ist, ja, so wie mit den Music Lights Lampen da beispielsweise, ja. Das alles wäre möglich, das wäre so fantastisch, ja, und die Firmen kriegen es einfach nicht gebacken. Vielleicht fehlt ihnen die Vision oder die sehen keinen Markt dafür, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, ich werde dranbleiben. Ja, der verdammte Kommerz, es ist schon traurig, ja, wenn man das sieht. Wie lange hat Google jetzt die Möglichkeit schon mit NFC? Sehr lange. Viele Geräte haben NFC, Hardware drin, ja. Und in den USA, wie lange ist es jetzt schon her, als sie die erste Möglichkeit hatten, zu bezahlen via NFC und dem Handy. Ewigkeiten, Leute. Jahre. Ja, Jahre. Und jetzt kommt Apple und die Kreditkartenkonzerne spielen mit. Bei Google, alle haben geblockt. Nee, nee, nee, das machen wir nicht, das machen wir nicht. Jetzt kommt diese Firma Apple. Ja, ich wollte dabei gerade ausfallen werden. Ja. Und die Kreditkartenfirmen kommen wie die Fliegen zum Honig. Sind die eigentlich bescheuert? Wissen die eigentlich nicht, wie momentan der Markt aufgeteilt ist? Sind die blöde? Ich glaube ja. Ich glaube, die Kreditkartenfirmen sind blöde. Ja. Aber immerhin etwas Gutes hat's. Denn wenn das mit dem iPhone möglich ist, dann hier zu bezahlen, ja, das soll nämlich auch via NFC gehen, so wie das aussieht, und die ganzen Kreditkartenfirmen ziehen da mit. Dann wird es nur noch ein kleiner Schritt sein, dass es eben auch mit Android-Geräten mit NFC-Chips gehen kann zu bezahlen. Vielleicht also wird dann das, ja, wenn man so will, werden dann die Android-Nutzer dank Apple dazu in der Lage sein, endlich mal hier nennenswert damit zu bezahlen, ja, mit ihren Geräten. Es sei denn, die Kreditkartenfirmen wären dann natürlich so voreingenommen, dass sie sagen würden, nur mit Apple-Geräten darf das gehen, ja, und die anderen werden wir nicht akzeptieren, ja, das ist keine zertifizierte Hardware oder sowas, ja, so ganz abwegig ist es nicht, ja. Aber trotzdem gibt es eine Möglichkeit dann, wenn dieses System sich etablieren sollte, dass dann eben auch mit Android-Geräten möglich sein wird. Ansonsten Kreditkartenfirmen, ihr seid blöde. So, ganz einfach. Ja, ich habe noch was gelesen, da ist mir die Zunge fast hängen geblieben. Lemon Meringue Pie. Was zum Henker ist denn das? Eine Süßigkeit natürlich, wie ihr euch denken könnt, ja. Und das soll das Android L sein, ja. Android L könnte nämlich in der offiziellen Version vielleicht Lemon Meringue Pie heißen, ja. Wenn ich das richtig übersetze, dann ist es ein Limonen Meringue Kuchen, ja. Die Meringue, die weißen Schaum harten Schaumbeißer da, ja, wissen wir das sonst das kennen die nur als Meringue. Und tja, das wäre eine wirklich seltsame Sache. Ja. Key Lime Pie wäre natürlich besser gewesen, aber da das ja Android L heißt, ist natürlich sehr fraglich, ob es Key Lime Pie heißt. Aber ehrlich, also wenn das Teil Lemon Meringue Pie heißt, dann wäre das Wahnsinn. Wirklich. Ja, also das geht einfach nicht. Der Name ist furchtbar, ja. Es wird eh nur Android Lemon dann genannt werden. Ja. Also ich verstehe es nicht. Aber das ist ja nur Gerüchte. Ich kann mir das erst gar nicht vorstellen, dass Google so einen Namen geben wird. Vielleicht gibt es ja auch wieder einen Firmennamen. Ja, ein Hersteller von irgendeiner Süßigkeit, ja, wie zum Beispiel mit dem KitKat, ja, oder ein Produkt, das wir nur jetzt nicht wissen, ja, weiß, was es da noch so gibt. Naja. Android One Event wird für den 15. September erwartet. Jedenfalls deutet alles darauf hin, dass am 15. September in Indien genaueres über Android One bekannt gegeben wird. Da wird nämlich große Werbung mitgemacht mit Block Your Date for an exciting new announcement from Google. Ja, Monday, September 15th from 12 noon. Ja, genau, das schauen wir mal, ne? Ja, da können wir gespannt sein. Aber natürlich gleich von Mac, das wird natürlich für den europäischen Markt kaum interessant sein. Erstmal, die sollen ja in diesen Emerging Markets, wie das so schön heißt, ja, erscheinen, also beispielsweise in Indien, ja, oder ähnlichen Ländern, die jetzt eben so an der Schwelle stehen, da aber einen großen Bedarf haben an Smartphones. Und da wäre das natürlich eine schöne Sache, denn Android One ist ja im absoluten Low-Cost-Bereich angesiedelt, ja, also so unter 100 Dollar sollen diese Geräte hier vermarktet werden mit einigermaßen vernünftiger Leistung und auch mit Original Android, das heißt ohne diese Veränderung draufgeklatscht. Und auch das wäre sogar dann für uns bei einigen Leuten sehr, sehr beliebt, denke ich mal. Auch wenn es natürlich zu erwarten ist, dass die technischen Daten also wirklich mittelmäßig sind, sollen aber für den Preis sehr, sehr gut sein. Ja, also mittlere Technik, aber low cost. Und das wäre ja schon mal eine schöne Geschichte. Gut, ich komme mal zu den Community. Ist eigentlich nicht viel zu machen, ja, weil man merkt jetzt doch, dass die Urlaubszeit halt jetzt voll im Gange ist. Ja, klar. Da hat man natürlich Besseres zu tun, ganz klar. Geocachen und Android ist mir aber aufgefallen. Ich war ja vor kurzem, im August jetzt bei diesem ersten Giga-Event in München und mir fiel es schon vorher bei Geocaching-Events auf. Bin zwar nicht so ein großer Eventgänger, ich gehe lieber cachen. Aber da ist mir dann aufgefallen, dass es, also das Bild mit dem Smartphone, ja, und auch immer mehr Leute mit Tablets, das ist einfach nicht mehr wegzudenken ist von dieser Geocaching-Szene. Und da ist dann auch schon zu merken, dass da auch viele von der Android-Schiene hier jetzt Geocachen eben verflochten sind. Und interessant war auf dem Giga-Event, ja, in München, da habe ich auch die Entwickler gesehen von cGeo, dem beliebtesten Geocaching-Programm, das es gibt, kann man wohl so sagen. Und die Entwickler waren dort mit ihren Shirts. Leider hatte ich nicht Zeit, weil ich mit mehreren Leuten unterwegs war, hier da was zu fragen oder mal so. Es ist eigentlich schade, danach hab ich mich schon ein bisschen geärgert, dass ich damit denn so ein kleines Interview oder so gemacht habe, aber hat sich eben nicht so ergeben. Und das zeigt aber auch, dass hier die Android-Schiene da momentan ziemlich stark reinschwenkt und man sieht ja auf diesen Events auch keinen mehr eigentlich ohne Smartphone oder eben wie gesagt Tablet. Ich habe schon vor einem Jahr einige entdeckt, die zum Beispiel mit dem Tablet gecached haben, weil es eben durch ein größeres Display eben da hat man eben mehr Möglichkeiten, Spoilerbilder beispielsweise anzuschauen, ist da viel besser. Ich habe ja durch das Pipo T9 jetzt ein Tablet beim Cachen dabei, ja. Und es ist schon faszinierend. Selbst Garmin, ja, der wichtigste Anbieter und eigentlich die letzte Bastion noch, ja, von GPS-Empfängern außerhalb von den Smartphones, hat jetzt einige Geräte im Angebot und in Planung, die eben als Betriebssystem Android haben, aber ein vollwertiges Outdoor-Navigationssystem sind. Also sozusagen beides gleichzeitig. Und das hat auch ein paar Vorteile. Leider sind die Geräte eben auch recht teuer, so dass man und die Leistungsdaten sind eher mittelmäßig. Das heißt, Jetzt, wenn man jetzt die Android-Seite her sieht, könnte man ein billiges Telefon für vielleicht 150, maximal 200 Euro vertragsfrei kaufen und hätte dann eben dieselbe Leistung. Das Gerät aber kostet über 500 Euro. Das ist dann, naja, auch wieder so eine Sache. Klar, die Genauigkeit ist immer noch besser als bei den Smartphones. Das ist einfach von der Bauweise her bedingt und bei schlechtem Wetter auch. Vor allem macht sich das bemerkbar. Und die sind halt extrem robust. Ich weiß nicht, wie oft meins schon runtergeflogen ist und nichts dran. Aber es wächst langsam zusammen und wie gesagt, es ist mittlerweile ein Helfer, auf den man nicht mehr verzichten will in der Geocaching-Szene, das Smartphone. Ja, dann komme ich jetzt zur App der Woche. Ein kleiner Bericht vom Giga-Event habe ich übrigens auch noch verlinkt hier, wollte ich noch dazu sagen, könnt ihr auch ein paar schöne Fotos sehen, ja, ganz genau. Aber jetzt App der Woche, ja, diesmal war es etwas außergewöhnliches, würde ich mal sagen. Droid Fish nennt sich das Ganze. Ich habe das unter auf F-Droid gefunden, wer weiß, vielleicht kommt da auch der Name her, ich weiß nicht genau. Dieser freie Marketplace. Aber es gibt's auch in einem Play Store, wer sich jetzt F-Droid nicht installieren will. Was ist Droid Fish? Ein Schachspiel. Genau, ein Schachspiel, das allerdings ein schönes Notationssystem hat, viele Einstellungsmöglichkeiten, grafisch auch sehr aufgeräumt ist und gut ist, auch auf Tablets entsprechend gut funktioniert und sinnvoll dann eben das Bild auch aufbaut, im Gegensatz zu manch anderen Programmen, gerade in dem Bereich. Und wenn ich das hier dann auf dem großen Tablet aufrufe, dann ist das schön hier aufgeteilt, so wie es auch sinnvoll ist. Das Board ein bisschen größer auf der linken Seite, die Notationsliste dann auf der rechten Seite und eben die ganzen Einstellungsmöglichkeiten. Da kann man auch die Stärke einstellen. Ja, ich habe immer auf 100%, deswegen kriege ich auch fast immer den Hintern versohlt vom Android-Gerät. Aber ansonsten eigentlich für den Schachfan, aber auch für Leute, die sich einfach nur für Schach interessieren und vielleicht anfangen wollen, damit zu spielen. Interessant, denn man kann hier einiges einblenden, was eben beispielsweise möglich ist mit den entsprechenden Figuren. So kann man sehr gut Schachspielen auch erlernen. Ja, wenn man da vielleicht noch ein gutes Buch dabei hat, ein Schachbuch, dann ist da dem erfolgreichen Schachlernen nichts mehr im Wege. Vielleicht sogar ohne, also das ist, wie gesagt, ist sehr, sehr umfangreich, ja. Man kann auch einen Fullscreen-Modus einstellen, das heißt, wo auch dann oben die Zeile weg ist, ja. Es gibt auch eine Tonausgabe, wenn man zum Beispiel also längere Bedenkzeiten im Handy gibt, ja. Die Textgröße, alles ist eigentlich einstellbar und ich finde das äußerst gut. Und damit eins von den besten Schachspielen, die es gibt. Also ich kann nur sagen, von der Stärke her ist es wirklich gut. Schön auch, dass es einstellbar ist, dann kommt nicht so viel Frust auf für Anfänger. Aber also die Engine, die spielt schon richtig knackig. Ja, also so die normalen, sag ich mal, Spielzüge, wo man noch vor Jahren eigentlich die Schachcomputer relativ schnell austricksen konnte, ja, die sind also da nicht mehr möglich. So leicht fällt das Schachprogramm nicht mehr auf Trickspielzüge rein, ja, oder ähnliches. Da wird also doch schon einiges an Denkarbeit geleistet von dieser Engine und das ist für ein Smartphone oder Tablet immer noch faszinierend, ja. Da merkt man halt, wie viel Rechenleistung momentan in diesen Geräten steckt. Ja. Wahnsinn. Also deswegen die Empfehlung, wer sich für Schach interessiert oder das vielleicht sogar spielen will, ja. Droid Fish spricht übrigens nichts dagegen, separat nochmal ein richtiges Schachbrett auf dem Tisch aufzubauen. Ja, nichts ist besser, als wenn man mit einem Harry Potter Schachbrett, ja, gegen das Android-Gerät spielt und muss man natürlich die Züge vom Android-Gerät dann natürlich auch mitmachen, ja. Fantastisch, sage ich nur, ja. Irre. Programm ist recht klein, ist natürlich voll Open Source, deswegen ist es ja auch auf F-Droid herunterzuladen. Fällt unter die GPL V3 und bietet, wie gesagt, jede Menge Funktionen, Schachuhren, Speichern von den Partien und, und. Also wirklich gut, deswegen auch eine hohe Bewertung hier mit 4,6 im Play Store. 2,1 Megabyte groß nur, das heißt, es dürfte auf fast jedes Handy noch ein Plätzchen vorhanden sein, wo man damit spielen kann. Und ich sag euch, nichts ist ein besserer Zeitkiller als Schach. Es sei denn, ihr kriegt die Hucke voll. Ja, damit sind wir am Ende vom Antcast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit. Google Plus, da findet ihr die Community unter Antcast. Einfach oben eingeben und dann Antcast Community auswählen. Oder ihr schreibt mir eine Mail, ryo@thenetcast.com. Die ganzen Links und Informationen, auch ein GBG-Key für eine Mail zu schreiben, ja, und auch wenn ihr mich hier auf dem Event mal sehen wollt, da, ja, nur dem Link folgen da in dem Artikel, ja, findet ihr unter uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, sondern casts.com mit S, sonst landet ihr irgendwo anders da. Und auch hier möchte ich noch sagen, Intro und Outro ist von Zero Project, ja, der Titel ist Infinity. Und der Track ist lizenziert unter einer Creative Commons License 3.0 bei SA. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.